الله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit dem Buch von Ar-Raj'a, Buch von At-Talaq und in dem Buch von, natürlich, das ist von Tahira, von Subul As-Salam, der Weg zur Erklärung von Bulugh al-Maram. Babu al-Iddati wal-Ihdad. Al-Iddah بكسر العين اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها أو بالولادة أو الأقراء أو الأشهر. والإحداد بالحاء المهملة بعدها دالان مهملتان بينهما ألف، وهو لغة المنعو، وشرعا ترك الطيب والزينة للمعتدة عن وفاة. إذا العدة هي مدة انتظار المرأة بعد طلاق أو فراق، هو الطلاق طبعا، أو ولادة أو أشهر أو بالإقراء. بالإقراء هذا سيأتي فيما بعد. أي هو المدة التي تنتظرها المرأة ولا يحل لها أن تتزوج زوج آخر إلا بعد أن تنقضي هذه المدة. وتختلف هذه العدة بالنسبة للمرأة، إذا كانت العدة من طلاق، إذا كان طلاق بائن أو طلاق غير بائن، إذا كانت فسخ أو إذا كانت العدة هذه عن خلع، وكذلك إذا كانت المرأة تحيض ما تحيض، إذا كانت المرأة حامل أو غير حامل إلى غير ذلك. وهذا والعدة لها أحكام. أما الإحداد يسمى الحداد أيضا أو الحداد، سموه، هو أن المرأة بعد أن يموت عنها زوجها، أنها ما تتزين وما تتطيب وما تستعد للخطاب، لأنها تحد على زوجها. وطبعا هناك أيضا مدة للحداد أو الحداد، وهناك كذلك بارك الله فيكم أحكام تتعلق بهذه المدة. عن المسور ابن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، يا نفست يا نفست، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري. وأصله في الصحيحين، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وهذا عند البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. بارك الله فيكم. سبيعة تصغير لسبع الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها وهو سعد بن خولة. توفي بمكة بعد حجة الوداع، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته أن تنكح، أن تتزوج، فأذن لها فتزوجت. طبعا الحديث دليل على أن الحاملة المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، بوضع الحمل. وقبل أن نتابع بارك الله فيكم، لابد أن نتكلم حول العدة نفسها، بحيث أن الإنسان يكون عنده أمر واضح ما المقصود بهذه العدة. شوف يا أخي، العدة هو ذلك الزمان أو ذلك الوقت الذي لا يجوز فيه للمرأة أن تتزوج، ويجب عليها أن تنتظر. فانتبه، إذا طلقها زوجها، طلقها، قال أنت طالق، فتعتد المرأة 3 قروء، وهذه القروء 3 اختلف فيها العلم على قولين. منهم من يرى أن القرء هو الحيض، لذلك تعتبر 3 حيضات، ومنهم من يعتبر أن القروء هي الأطهار، ف3 أطهار. هذه إذا طلقها زوجها في هذه المدة، إذا طلقها طلقة أولى أو ثانية، يستطيع الرجل أن يردها، يستطيع الرجل أن يردها. فإذا طلقها الثالثة، ما يستطيع أن يردها. وعدتها بعد الثالثة اختلف فيها أهل العلم على قولين. منهم من يرى أن عدة المرأة بعد 3 حيضة واحدة فقط، ومنهم من يرى 3 حيضات. هذا بالنسبة للمطلقة. أما إذا خلعت نفسها، بحيث صار خلع، فعدتها حيضة، تحيض، ثم بعدها هي حرة. وأما إذا كان فسخ، فالفسخ كذلك حيضة، تحيض، حيضة، وتصبح حرة. وأما إذا كانت المرأة، انتبه، إذا المرأة خلاص انقطع عندها الحيض وطلقها زوجها، فتنتظر 3 أشهر، 3 أشهر. وأما إذا الرجل عقد على المرأة، عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها، فلا عدة، ما في عدة إنه ما دخل فيها. وأما إذا كانت حاملة وطلقها، فعدتها أن تضع حملها، وهذا في كتاب الله واضح. يا صقر العرب، حكموك باغتيال، ما نالوا منك يا بطل، أسطورة يا جنرال. العرب صدام، يا صقر العرب، حكموك باغتيال. طيب خير إن شاء الله. فإذا كانت، كنا وين نحن الآن؟ الولادة. فإذا طلقها وهي حامل، فعدتها أن تضع حملها، فإذا وضعت الحمل انتهت العدة وأصبحت حرة. هذا بالنسبة للعدة، بارك الله فيكم، للعدة بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ. أما إذا مات زوجها، إذا مات الزوج، فالأصل أن تعتد المرأة 4 أشهر و10، أن تعتد. أما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، فهذه المرأة مات عنها زوجها وهي حامل، فوضعت الحمل. فالأصل أن المرأة تنتظر كم؟ 4 أشهر و10، يعني ما انتظر، لأنه في رواية ب40 ليلة، ما انتظرت 40 ليلة فقط، يعني شهر شوي. وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته أن تنكح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها. فإذا هذا الحديث دليل على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل حتى لو لم يمضي 4 أشهر. طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لعموم قوله تعالى: هو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني المرأة الحامل الأجل بالنسبة لها العدة تنقضي بوضع الحمل. والآية كذا هي في المطلقات، أما هنا هي ليست مطلقة إنما مات عنها زوجها. طبعا بارك الله فيكم، ابن عباس قال تعتد آخر الأجلين، تعتد آخر الأجلين. وهناك من أهل العلم من يقول أنها تعتد بعدة المتوفى عنها زوجها، يعني 4 شهور و10، وهناك من يقول شيء آخر. لكن بارك الله فيكم الرواية واضحة هنا، الرواية واضحة أنها أن عدتها تنقضي بوضع الحمل، بوضع الحمل. عند البخاري بارك الله فيكم لما سئل ابن عباس وتكلم في المسألة أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عليهما، بعث ابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عليها فسألها، فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته ب40 ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن المرأة إن كانت حامل ومات عنها زوجها فتنتظر. كما ذكرت يا أخوة المسألة فيها كلام كبير لأهل العلم، ولكن يكفي هذا الحديث دليل على هذه، دليل على هذه المسألة. بارك الله فيكم كابيتل بابو كابيتل إسباب العدة، das ist diese Wartezeit für eine Frau oder Anzahl Tage sagt man auch. والإحداث das ist man sagt hier Trauerzeit, aber okay man könnte das ausnahmsweise sagen Trauerzeit. العدة بارك الله فيكم diese Wartezeit ist diese Zeit die eine Frau erwarten muss nach einer Scheidung oder wenn ihr Mann gestorben ist, damit sie später heiraten darf. Das ist die Wartezeit, in der die Frau abwartet, dass sie keinen Mann heiratet, bis diese Zeit vorbei ist. Al-Ihdad, Al-Ihdad, Trauerzeit, das ist die Zeit, in der die Frau sich nicht schminkt und sich nicht schön macht und nicht auf Heirat vorbereitet, weil ihr Mann gestorben ist. Das sind zwei Themen, die miteinander verbunden sind, weil sowieso, wenn eine Frau, wenn der Mann der Frau stirbt, dann tritt sie in Iddah-Zeit ein, in diese Wartezeit ein. Und noch dazu, dann hat sie diese Trauerzeit. Aber wenn die Frau nur geschieden wird, dann hat sie Iddah-Zeit. Bevor wir weitermachen, da muss ich etwas über Al-Iddah sprechen, damit man das versteht. Und dann erklären wir das Hadith von Al-Niswar ibn Makhrama bezüglich Subay' al-Islamiyyah. Barakallahu fikum, die Wartezeit. Die Wartezeit ist verschieden. Es gibt eine Wartezeit bezüglich Scheidung. Oder Wartezeit, oder Wartezeit der Scheidung, Wartezeit nach ein Khul', Wartezeit nach ein Fesch und Wartezeit nach Tod des Mannes. Und jede Wartezeit hier hat ihre Regel. Und zwar, wenn eine Frau geschieden wird, der Mann sagt der Frau, du bist geschieden, dann muss diese Frau, erstens, wenn der Mann mit der Frau keinen Geschlechtsverkehr gehabt hat und er lässt sich scheiden, zum Beispiel ein Mann will eine Frau heiraten und sie haben einen Heiratsvertrag abgeschlossen, sie haben Heiratsvertrag abgeschlossen, aber sie haben noch nicht Hochzeit gehabt oder sie haben keine Intimität untereinander gehabt. Dann, wenn der Mann diese Frau verlässt, dann hat sie keine Wartezeit, weil er mit ihr keinen Geschlechtsverkehr gehabt hat. Das steht im Koran klar. Erstens. Zweitens, wenn der Mann mit der Frau Geschlechtsverkehr gehabt hat und er lässt sich scheiden, dann wartet die Frau entweder drei Reihenphasen oder Blutphasen, das bedeutet, wenn die Frau natürlich ihre Periode hat. Wenn sie keine Periode hat, dann wartet sie 3 Monate. 3 Monate nach der Scheidung. Wenn der Mann sich scheiden lässt und die Frau ist schwanger, dann ist die Wartezeit vorbei, wenn die Frau entbindet. Das wird angenommen, die Frau ist im 5. Monat schwanger und der Mann sagt ihr, du bist geschieden, dann wartet sie, bis sie entbindet. In dieser Wartezeit ist noch ihr seine Frau. Das ist bei der ersten und zweiten Scheidung. Wenn das bei dritten Scheidung ist, dann ist es vorbei. Also der kann sie nicht zurücknehmen. Deshalb, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt, dann wartet die Frau 3 Monate in diesen oder 3 Perioden. In diesen 3 Perioden darf der Mann sie zurücknehmen. Das ist bei der ersten Scheidung, bei der zweiten Scheidung. Bei dritten Scheidungswort, dann dürfen sie nicht mehr zueinander. Und deshalb, wenn das nach dem dritten ist, die Wartezeit, gibt es zwei unterschiedliche Ansichten von den Gelehrten. Einige sagen, die Wartezeit der Frau, wenn nach der dritten Scheidung, ist nur eine Periode. Und die anderen sagen, nein, das sind 3 Perioden wie die anderen. Jetzt, das Ganze ging um Scheidung. Jetzt, die Frau sagt, der Mann, ich möchte meine Scheidung. Der Mann sagt, nein, ich gebe keine Scheidung. Dann verlangt die Frau ihren Khula. Dann wird es erklärt schon, was bedeutet Khula. Khula bedeutet, die Frau kauft sich ihre Scheidung, indem sie dem Mann die Morgengabe zurückgibt, was er gegeben hat. Die Wartezeit nach einer Khula ist nur eine Periode. Eine Periode. Wenn die Frau keine Periode mehr bekommt, weil sie alt geworden ist, dann ist es 1 Monat. Jetzt, Barakallahu fikum, wenn der Richter den Heiratsvertrag ungültig gesprochen hat, die Wartezeit ist auch eine Periode, eine Blutphase sozusagen. Das ist bezüglich jetzt Scheidung. Wenn der Mann stirbt, dann muss die Frau 4 Monate und 10 Tage abwarten. 4 Monate und 10 Tage abwarten. Wenn die Frau schwanger ist, wie lange soll sie warten? Und das ist unser Hadith diesbezüglich Al-Miswar ibn Makhrama, das Hadith 1025. Al-Miswar ibn Makhrama erzählte, dass Suwayah al-Aslamiyya entbunden hat und sie war in Wochenbettzeit, nachdem ihr Mann starb. Mit einigen Tagen kam sie zum Propheten Muhammad sallallahu und sie hat ihn um Erlaubnis gebeten, dass sie heiratet. Der Prophet sallallahu hat ihr Erlaubnis gegeben und so hat sie geheiratet. Das Hadith ist bei Bukhari und das normalerweise bei Bukhari Muslim. Und es gibt in einer Überlieferung bei Al-Bukhari und bei Al-Bukhari und Muslim auch, bei Bukhari Muslim auch, dass sie nach 40 Tagen vom Sterben des Mannes entbunden hat. Und es gibt eine Überlieferung bei Muslim, Az-Zuhri sagte, es ist kein Problem, dass die Frau auch während sie in Wochenbettzeit ist, dass sie heiratet, aber der Mann darf mit ihr nicht intim werden, bis sie natürlich ihre Reinphase bekommen hat. Das geht in diesem Hadith, Barakallahu fikum, Um genau das Thema, was gesprochen worden ist vorhin. Und zwar, Subay'a, ihr Mann war Sa'ad ibn Khawla. Er starb in Mekka und sie kam zum Frau und sie war schwanger. Nach einigen Tagen oder nach 40 Tagen hat sie entbunden, dann kam sie zum Propheten und hat sie gesagt, ich möchte heiraten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr erlaubt. Das heißt, das ist ein Beweis, dass eine Frau, wenn ihr Mann stirbt, braucht nicht, und sie ist schwanger, sie braucht nicht 4 Monate und 10 Tage zu warten, sondern sie muss warten, bis sie entbunden hat. Umgekehrt auch das Gleiche. Umgekehrt auch das Gleiche. Das heißt, eine Frau zum Beispiel war im 2. Monat schwanger und ihr Mann starb. Und dann 4 Monate und 10 Tage, die ist im 6. Monat. Das heißt nicht, dass ihre Wartezeit zu Ende ist. Nein, sie muss warten, bis sie entbunden hat. Und umgekehrt das Gleiche. Natürlich, diesbezüglich gibt es unterschiedliche Ansichten von den Gelehrten, aber die meisten, Barakallahu fikum, Gelehrten von Sahaba und von Ahl al-Hadith und alle anderen, die sagen, die Frau, wenn sie schwanger war und entbunden hat, dann ist ihre Wartezeit, ihre Idda zu Ende. Und da gibt es dafür auch im Koran ein Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn die Männer sterben und die hinterlassen Frauen, dann die Frauen, die warten 4 Monate und 10 Tage. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, die Frauen, die schwanger sind, Surah Talaq, die Frauen, die schwanger sind, wenn sie geschieden werden, dann warten sie, bis sie entbunden haben. Bis sie entbunden haben. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, umirat Barira an ta'tadda bi thalathi hiyad. Rawahu ibn Majah wa huwa sahih. أي أنه العدة تعتبر بالمرأة عند من جعل عدة المملوكة دون عدة الحرة لا بالزوج، لأن زوج بريرة كان عبد، زوج بريرة كان عبدا، ذاك بارك الله فيكم العدة لها علاقة بالمرأة نفسها، بالمرأة. عائشة رضي الله عليها erzählte, sagte Barira, wurde befohlen, dass sie 3 Perioden abwartet. Das ist bei Ibn Majah und das Sahih. Und zwar Barira war eine Sklavin und sie wurde frei und da hat sie einen Sklaven geheiratet. Und deshalb, man rechnet hier die Idda nicht bezüglich des Mannes, sondern bezüglich der Frau, weil sie verheiratet war. Es gibt nicht bei Menschen Gelehrten sagen, wenn die Frau Sklavin ist, dann ihre Idda ist anders als die Frau, die nicht Sklavin ist. Aber das hat damit zu tun mit diesen 3 Perioden. Das ist für uns wichtig, dass die Frau 3 Perioden nach einer Scheidung abwarten muss. Wa an al-Shi'bi an Fatima binti Qais an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-Mutallaqati thalathan ليس لها سكنى ولا نفقة. ليس لها سكنى ولا نفقة. في المطلقة 3. رواه مسلم. فبارك الله فيكم فاطمة بنت قيس رضي الله عليها حدثت ذلك ورواه عنها الشعبي. طبعا اختلف في هذا الحديث اختلافا عظيما أو في هذه المسألة. الحديث دليل على أن المطلقة 3 ليس لها لا نفقة ولا سكنة، يعني خلاص المطلقة ما عندها سكنة، ما تمكث، وأنا ما لا الزوج ما ينفق عليها، ليس واجبا. وهذا ما قاله ابن عباس والحسن وعطاء والشعبي وأحمد في إحدى الروايات. وذهب عمر رضي الله عليه وعمر بن عبد العزيز والحنفية والثوري إلى أنها تجب لها النفقة والسكنى، لقوله تعالى: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وهذا في الحامل، وبالإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة. ولكن بارك الله فيكم، يعني ردوا على مسألة حديث الذين قالوا لها النفقة والسكنة، ردوا على هذا الحديث، قالوا أنه حديث من امرأة، وعارضوه برواية عمر لقول عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. فذلك بارك الله فيكم هو تردد رضوان الله عليه، وما فيه هنا مخالفة للقرآن، ما في مخالفة للقرآن، لأنه هنا قال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا في المطلقة الرجعية، في المطلقة الرجعية. أما في المطلقة الثلاثة فهذا أمر آخر. أقول بارك الله فيكم، من باب الإحسان للمرأة لا بأس أن الرجل ينفق عليها أو يعطيها شيء يمتعها بعد الطلاق، لكن الحديث واضح، الحديث واضح في هذا الأمر، والله تعالى على أعلم. حديث تاوزن زيمنز رانسك الشعبي: فهدت سيد فن فاطمة بنت قيس، فن فاطمة بنت قيس فن بروفيت صلى الله عليه وسلم بتسجلش تخاو دي تغاي مال كشيدن لهم. Der Prophet sagte, sie, oder es wird erzählt, dass der Prophet sagte, sie hat kein Recht auf Wohnen und kein Recht auf Unterhalt. Kein Recht auf Wohnen und Unterhalt. Und das ist bei Muslimen. Barakallahu fikum, dies auch so umstritten. Es geht hier darum, eine Frau wird dreimal geschieden. Wenn man sagt, du bist geschieden, nach ein, zwei Jahren, du bist nochmal geschieden, nach ein, zwei Jahren, sagt nochmal, du bist geschieden. Die sind dreimal und die darf nicht bei diesem Mann bleiben. Jetzt, wenn er sagt, du bist geschieden nach dem dritten Mal, ist er verpflichtet für sie, für die Wohnung und für Unterhalt? Eigentlich nicht laut dieser Überlieferung. Aber Umar ibn al-Khattab und Umar ibn al-Aziz und al-Ahnaf und al-Thawri, die haben gesagt, muss für sie aufkommen und sie bleibt in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung. Natürlich, barakallahu fikum, ist umstritten, aber wenn man laut diese Überlieferung sieht oder diese Überlieferung als Beweis betrachtet, dann hat diese Frau kein Recht auf Unterhalt. Und sie hat kein Recht auf Unterhalt und auf Wohnen. Aber wenn er ihr das gibt, Problem, barakallahu fikum, diesbezüglich. Man hat gesagt, Umar ibn al-Khattab hat das nicht akzeptiert. Und natürlich, es gibt auch im Sahih Muslim, dass Umar gesagt hat, wir werden nicht das Buch Allah subhanahu wa ta'ala verlassen für eine Meinung für eine Frau. Und wir wissen nicht, ob diese Frau wirklich das wiedergegeben hat, so richtig oder nicht. Und das ist eine Art Zweiflung von Umar. Aber es gibt keinen Beweis, dass das besagt, dass die Frau sozusagen wohnen bleibt und dass sie auch Unterhalt bekommt. Außer in Surat al-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie dürfen nicht rausgehen von ihren Wohnungen. Und sie müssen das nicht tun. Sie sollten das nicht tun. Deshalb, barakallahu fikum, das geht hier um die Frau, die man wieder heiratet nach erster Scheidung oder nach der zweiten Scheidung. Aber wenn nach der dritten Scheidung, dann darf man das nicht machen. Wallahu a'lam. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تختضب وللنسائي ولا تمتشط. المرأة إذا كانت في الإحداد، والإحداد هو إذا مات عنها زوجها، فالمرأة لا تحد على ميت، لا تحد على ميت أكثر من 3. يعني مثلا مات أبوها، مات أخوها، مات عمها، أكثر من 3 ما تحد عليه، إلا إذا كان زوجها 4 أشهر و10. ماذا تفعل؟ هذا هو الحديث. أولا، إذن الحديث فيه تحريم إحداد المرأة على غير الزوج فوق 3، وجوازه 3، يجوز 3 وأكثر من ذلك لا. وأما المسألة الثانية فالإحداد هو بالنسبة للمرأة، والمرأة طبعا الكبيرة المتزوجة. الثالثة، على ميت الإحداد ما يكون على المطلقة، وإنما يكون على التي مات عنها زوجها. والمسألة الرابعة، أن الإحداد واجب، الإحداد واجب. بارك الله فيكم. المسألة الخامسة، في مدة الإحداد، هي 4 أشهر و10. 4 أشهر و10. والمسألة السادسة، أنها لا تلبس ثوبا مصبوغا، أي لا تلبس أي ثوب مصبوغ بلون، مصبوغ بلون ما تلبسه، لأنه من باب الزينة. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بالسواد، إذا كان أسود لبس، أما الأمور الثانية فلا. والمسألة السابعة، أنها ما تكتحل، ما تكتحل. قيل إلا إذا كان للدواء، قيل إلا إذا كان للدواء. فذلك بارك الله فيكم، المرأة إذا مات عنها زوجها لا تتزين، لا تتزين ولا تمس طيبا، ما تضع طيب ولا تأخذ شيء من هذا القسط، عفوا القسط والأظفار هي أنواع من الطيب، أنواع من الطيب. ولا تختضب، ما تحني شعرها يعني، ولا تمتشط. طبعا هنا الامتشاط ليس معناه الامتشاط العادي، وأنا بارك الله فيكم، هو الامتشاط من باب الزينة، من باب الزينة، أي لا تتزين، لا تتزين. أما إذا عندها حاجة أو كذا فهذا أمر آخر، دواء إلى غير ذلك. بارك الله فيكم. أم عطية رضوان الله عليها تصير تدرس للبروفيت صلى الله عليه وسلم زاكته. Eine Frau darf nicht mehr als 3 Eine Frau darf nicht mehr als 3 Tage trauern, außer wenn der Verstorbene ihr Mann, Ehemann ist. Dann 4 Monate und 10 Tage. Sie darf kein gefärbte Gewänder tragen, außer ein Gewand, was sozusagen alt ist, was nicht gefärbt ist. Und sie darf kein Kuchel nehmen, diese Farbe für die Augenlider. Und sie darf kein Parfüm nehmen, Wenn sie dann, wenn sie ein bisschen von einer Art Parfüm, das heißt Kost, aber zwar, die haben nicht so starken Geruch nach Tuhur, dann kann sie das machen. Es gibt bei Muslim und bei Abu Dawud, und sie darf ihre Haare nicht mit Henna färben. Und sie darf die Haare nicht färben. Und bei An-Nasa'i, und sie darf die Haare nicht kämmen, das wird nicht übertreiben, und schön machen die Haare. Das geht darum, Barakallahu fikum, wenn der Vater oder der Bruder oder der Onkel oder der Sohn zum Beispiel stirbt, dann darf die Frau nicht mehr als 3 Tage trauern. Nicht mehr als 3 Tage. Wenn der Mann aber, der Ehemann, stirbt, dann 4 Monate und 10 Tage. 4 Monate und 10 Tage. Und das ist Pflicht für die Frau. Und in dieser Zeit, sie darf, Barakallahu fikum, keine gefärbte Bekleidung tragen. Und sie darf sich nicht schminken. Und sie darf ihre Haare nicht färben. Und sie darf kein Kohl nehmen. Einige Gelehrten sagen, wenn sie aber Probleme mit den Augen hat und dass sie Ismet nimmt, das ist eine Art von Kohl, dann haben sie gesagt, kein Problem. Aber eigentlich, das geht, Barakallahu fikum, darum, dass die Frau, wenn ihr Mann stirbt, dass sie wirklich sich nicht schminkt, dass sie sich nicht schöner macht, dass sie keine Bekleidung trägt, die Farben haben und so weiter, außer schwarz. Und weil die schwarze Farbe, manche Gelehrten sagen, sie kann schwarz tragen. Normalerweise schwarz ist gefärbt, ja. Aber sie braucht es auch nicht so machen, das heißt, sie zieht sich ganz normal an und etwas nicht, was anlockend ist. Sie darf sich nicht schminken, sie darf kein Parfüm nehmen, ja. Und sie darf auch ihre Haare nicht so kämmen in einer Art und Weise, dass sie so sozusagen sich schön macht. Das geht nicht in diesem Zusammenhang. 4 Monate und 10 Tage. 4 Monate und 10 Tage. Barakallahu fikum, jazakumullah khaira. 4 Monate und 10 Tage. وعن أم سلمة قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشي طيب الطيب ولا بالحن فإنه خضاب قلت بأي شيء أنتشط قال رواه داود والنسائي وإسناده حسن ولكن الحديث ضعيف على كل إذا كان الحديث غير ضعيف فيه نفس الكلام وعنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها قال لا أكحلوها والحديث عند البخاري ومسلم حديث عند البخاري ومسلم بارك الله فيكم 1029 أم سلمة sagte ich habe etwas genommen für meine Augen das heißt صبرة das ist etwas was sie früher für die Augen genommen haben Nachdem Abu Salama starb, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mach das nicht, weil das Gesicht schöner macht. Und wenn du das machst, machst du das in der Nacht, trägst du das in der Nacht, aber am Tag machst du das nicht. Und wenn du deine Haare kämmst, dann mach das nicht auch mit Parfüm zusammen oder mit Henna zusammen. Weil das Färben ist. Dann hat sie gesagt, ja, wie soll ich dann mich kennen? Der sagte, Bissidr, das wird Lotusbaumblätter. Diese Überlieferung ist bei Abu Dawud Nasa'i, aber das ist schwach. Das ist schwach. Wenn das auch nicht schwach wäre, das geht darum, dass die Frau, wenn ihr Mann gestorben ist, sie sollte sich nicht schminken und sie sollte nicht schöner, sich nicht schöner machen. Und das haben wir gesagt schon in dem Hadith, in dem vorigen Hadith, Barakallahu fikum, Hadith al-Matiyah und Allah alayhim. Auch Salama erzählte, eine Frau sagte dem Propheten, O Prophet, meine Tochter ist gestorben, meine Tochter ist gestorben und Entschuldigung, der Mann meiner Tochter ist gestorben und meine Tochter hat Probleme mit ihren Augen. Sollen wir Kuchel für sie nehmen? Der Prophet sagte, nein, der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sagte, nein. Ich denke, Barakallahu fikum, ich denke, wir stoppen hier bei Hadith 1030. Bei Hadith 1030 stoppen wir, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf den richtigen Weg des Islam festigen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك